Als Gott die Welt erschuf, waren alle Menschen gleich. Alle Blumen blühten dort für uns so wie für euch. Und es gab nicht weiß und gelb und schwarz und arm und reich. Jedoch im Lauf der Zeit entschwand der schöne Brauch. Alle Menschen sind verschieden und die Sitten auch. Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Der kühle Englishman, der zeigt nicht sein Gefühl, doch der deutsche Dichter tut des Guten oft zu viel. Und dem Herrn Franzosen ist es ein Gesellschaftsspiel. In China ist man zart und seufzt im Mondenschein. Und in Wien galant und wird intimer erst beim Wein. Doch wenn sich entwickelt dann der Dinge Lauf, kommen alle Menschen mit der Zeit darauf. Meine deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles.